Und nun etwas aus der Zukunft von gestern. Von 100.000 Dollar freien Fußgänger. Man drückt einen Knopf. Der Herr der Aufnahme. Dreht ihn. Die vier Wände daheim werden Welt. Rundfunk. Sein erster Schrei ertönte am 29. Oktober 1923, Punkt 8 Uhr abends. Ja, wie machst du uns so froh, du liebes Dampfradio. Rundfunkvater Hans Bredow, Dezember 1924. Radio ist in Deutschland gerade in einer Zeit der tiefsten seelischen und wirtschaftlichen Not wie ein befreiendes Wunder begrüßt worden. Zum ersten Mal seit der Erfindung der Buchdruckerkunst durch den deutschen Gutenberg ist eine neue Möglichkeit geschaffen, geistige Güter gleichzeitig ungezählten zu übermitteln. Und es ist verständlich, dass der nach geistiger Nahrung hungernde Teil der Menschheit sich in Massen zum Radio drängt. Da ist unverkennbar Aufbruchsstimmung am Werk. Hans Bredow war das also, Rundfunkvater seines Zeichens. Von der Mutter ist mal wieder nicht die Rede. Im Dezember 1924, ein gutes Jahr also nach der allerersten Radiosendung vom 29. Oktober 1923. Und jetzt sind wieder einige Leute von Aufbruchsstimmung erfasst. Diese Leute setzen zum Beispiel eine Anzeige in die Tageszeitung. Vier Rundfunkpioniere blicken ernst und verhalten in die Kamera und auch ein wenig stolz, denn, so steht es drüber, ein Traum wird wahr. Und unter dem Foto dann folgender Text. Seit der ersten Radiosendung vom 29. Oktober 1923 in Berlin mussten 64 Jahre vergehen, um eine freie, legale Radiostation am gleichen Ort zu errichten. Im Kampf gegen Medienkonzern und Zeitungsverleger wurden täglich 4 Stunden unabhängiges Lokalradio abgetrotzt. 4 Gesellschaften werden als Radio 100 oder Radio 100 ab Ende Februar auf UKW 100,6 Megahertz. Ich sage es nochmal, denn sonst ist es ein bisschen unlauter, als ob wir der Konkurrenz auswischen wollten. Also Megahertz 100,6, ein Programm ausstrahlen zu hören an jeder Stelle in der Stadt. Und 2 Leute von Radio 100 sind jetzt hier im Journalstudio. Ich begrüße Ilona Marenbach und Hans Hütt. Frau Marenbach, ich will keine Werkspionage treiben, aber was wird dann an Ihrem Programm an Radio 100 anders sein als bei den anderen? Der Ausgangspunkt, denke ich, ist erstmal ein anderer. Radio 100 ist der erste linksalternative Sender in Berlin. Und im Vergleich zu allen anderen Sendern würde ich mal behaupten, die ausgewogen sein müssen oder es auch wollen, sind wir zur Radikalität verpflichtet. Das heißt, unser Ausgangspunkt, unser Ansatzpunkt, Radio zu machen, sind in erster Linie wir selbst. Unsere Vorlieben, unsere Abneigungen, unsere Interessen und unsere Ideen, das ist unser Ansatzpunkt. Und dabei bemühen wir uns gleichzeitig, die ganzen Programme so offen wie möglich zu halten. Das heißt, dass alle Leute sich, wenn sie wollen, an diesem Radio beteiligen können. Und wir haben sich jetzt gesagt, das sind ja 4 verschiedene Gruppen, die sollte man vielleicht auch kurz nochmal nennen, Herr Hütt, damit wir wissen, ja, wie wir es da zu tun haben. Es gibt 4 Gesellschaften. Zunächst das andere Radio Berlin, das sich aus einer ganzen Reihe von medienpolitischen Initiativen in dieser Stadt, von Verlagen und auch der alternativen Tageszeitung, das kann man manchmal auch über diese Zeitung sagen, zusammensetzen. Dann gibt es außer dem anderen Radio Berlin das neue Radio Berlin, das häufig etwas fälschlich nur als Reste von dem Kabelsender Hör 1 bezeichnet wird. Auch dort sind verschiedene Verlage und auch Radiopioniere beteiligt. Die Audionauten, die Rundfunk im audionomen Sektor machen werden, sind dort vertreten. Es ist dort auch der erste Schwulensender, nämlich die Gruppe, die das Eldoradio-Programm künftig sonntagabends 2 Stunden machen werden, vertreten. Es gibt drittens das X-Radio von Heinrich Gärtner in Berlin, der hat bisher vor allen Dingen Musiksendungen auch im Kabel gemacht und eine Crew von Leuten, die sehr viel von Musik, und zwar von Musik, Ahnung haben, die nicht Middle of the Road oder Mainstream darstellt, sondern auch viel Verbindungen zu der Musikkultur in Berlin besitzt. Es gibt schließlich noch als Juniorpartner Ableger aus Rheinland-Pfalz, den Linksrheinischen Rundfunk, eine Gesellschaft, die von sozialdemokratischen und der Sozialdemokratie nahen Initiativen und Verlagen in Westdeutschland getragen wird und hier in Berlin unter dem Namen Lokalradio Berlin sich gegründet hat und in der letzten Phase vor Lizenzbewilligung auch noch dazu gestoßen ist. Nun sind Sie ja nicht allein auf dieser Welle 100,6 MHz, sondern den Löwenanteil hat sich Schamoni gesichert. Für Ihr Programm bleibt ja nur die Zeit von 19 bis 23 Uhr. Ist das richtig, was ich jetzt gelesen habe in einem Branchendienst, dass Sie bzw. Ihre Gesellschafter oder wer auch immer dort der Rechtsfähige beteiligt ist, dass Sie dagegen vor Gericht angehen wollen? Frau Mahnholz, wissen Sie das? Ich glaube, dazu ist es erstmal notwendig, einen großen Bogen zu schlagen. Der Bescheid des Kabelrates ist zwar rechtsmittelfähig, aber der Kabelrat hat in seinem Bescheid eine Drohung unter der Hand ausgestoßen, wo wir im Augenblick am Prüfen sind, ob wir klagen oder nicht klagen. Also, genau, also das ist noch offen. Ich habe Sie eben mit dem falschen Namen genannt. Ich habe irgendwie an einen demokratischen und sehr fortschrittlichen Verfassungsrichter gedacht, Frau Marmbach, aber das ist ja vielleicht auch nicht die ganz falsche Richtung. Zum Programm selbst, was kann man denn jetzt schon sagen, was in dieser Zeit zwischen 19 und 23 Uhr keine sehr attraktive Zeit für Werbekunden, das ist ja auch Ihr Leid, was da laufen wird, halt. Ja, es gab einen schönen Artikel von Benedikt Ehrens in der Zeit vor einer Woche mit der Überschrift Uhr oder Euter. Es gibt in der Zeit von heute einen wunderbaren Artikel über einen Werbefachmann aus Düsseldorf, der gesagt hat, dass Werbung, die an die Dummheit der Hörer appelliert, tatsächlich ihre Missachtung verkörpert und es umgekehrt viel interessanter ist, wenn Werbung gerade im Hörfunk mit der gleichen Raffinesse gemacht werden könnte, also mit der intelligenten Distanz und Ironie, mit der beispielsweise auch ein Film seit einigen Monaten Kasse macht, nämlich die Kahn-Rolle, Trailer am laufenden Band. Ich sage jetzt nicht, dass wir hier 4 Stunden Werbung machen wollen. Wir werden allerdings auf Werbung angewiesen sein, um das Programm, das wir machen wollen, finanzieren zu können. Das Programm hat im Wesentlichen während der Tage montags bis freitags 3 Kernelemente. Wir fangen an mit einer dreiviertelstündigen Frauensendung. Der Sender ist einer der ersten Sender, wo von Anfang an mindestens ebenso viele Frauen wie Männer arbeiten. Die Frauensendung arbeitet mit dem Namen Dissonanzen. Es folgt darauf eine dreiviertelstündige Politik-Sendung mit starkem Berlin-Bezug, auch über die Mauer hinaus. Und diese Sendung wird unter dem Titel Berlin zittert hoffentlich nicht nur Furchterregendes bringen. Obwohl man da ja nicht sehr lange suchen muss. Das ist richtig, es gibt viel zum Fürchten. Aber es wird dann von 9 Uhr, von 8:30 bis um 10 eine 1,5-stündige Sendung. Man kann sagen Kultur und Alltagskultur, sehr weit gefasst. Dort ist alles möglich, also ein Ort für Zufälle nennen wir diesen Platz. Großstadtfieber hat es einstweilen als Titel, wo der Kern einer gemeinsamen Redaktion sich mit dem nicht nur kulturellen Leben in dieser Stadt auch befassen wird. Das klingt also nach sehr viel Wort und das ist ja eine der angeblichen Todsünden, die man heute im Rundfunk noch begehen kann, dass man zu viel Wort reinbringt. Was wir hier tun, ist auch schon nahezu kriminell. Wir haben erkennbar länger als 3 Minuten Wort jetzt schon hier gemeinsam abgesondert. Gibt Ihnen das irgendwie zu denken, diese, man muss ja wohl sagen, Ideologie, dass heutzutage die Leute vom Rundfunk eigentlich nur noch Berieselung oder akademisch ausgedrückt ein Tagesbegleitprogramm erwarten? Oder haben Sie da aus eigener Erfahrung vielleicht oder aus anderen Quellen eine Skepsis dagegen? Ja, das ist das Stichwort, nämlich an Hörgewohnheiten, dass man schlichtweg unterstellt, die Hörer Die Hörerinnen nutzen das Medium nur nebenbei, hören sowieso nicht mehr zu und man will sie nicht belästigen mit längeren Beiträgen. Wir sind erstmal davon ausgegangen, wir wollen diese Hörgewohnheiten durchbrechen. Insofern, als dass wir Ungewöhnliches bringen wollen, wo man zuhört, wo man auch länger zuhört als 3 Minuten. Und wir setzen nicht unbedingt diese Marke, 3 Minuten länger darf es nicht sein. Es ist allerdings nicht so, dass wir 3 Stunden hintereinander lang nur quatschen. Also es wird auch sehr viel Musik geben und insbesondere im Großstadtfieberteil werden bestimmt 60-80% Musikanteile zu finden sein. Und Sie haben vorhin gesagt, dass die Hörer von vornherein stärker einbezogen werden sollen. Gibt es da bestimmte Vorstellungen, wie das praktisch technisch vor sich gehen könnte? Das erste Kernstück wird natürlich eine gut funktionierende Telefonanlage sein, wobei es natürlich auch hier schon in Sendungen, die man ohne da Berührungsangst zu haben, wie den SF-Beat meinetwegen, gezeigt haben, dass dort Hörer die Telefone manchmal blockiert, und zwar Hörer, auf die man nicht unbedingt gewartet hat. Das hat zum Beispiel auch bei Ihnen in der SFB2 reformierten Zeit bei dem Boomerang schon dazu geführt, dass Moderatoren dort die Leute, die bei Ihnen anriefen, sagten, aber Sie sind doch gar keine Schüler, und damit sich darüber beschwerten, dass Sie ein anderes Publikum haben als das, auf das Sie gesetzt haben. Also das heißt, die Hörer sind nicht vorhersehbar, und ich finde, das ist auch das große Kapital, dass es eine Vielzahl von Hörern in dieser Stadt gibt, die sich da sehr viel direkter auch in das, was im Programm ablaufen wird, einklinken können. Und es gibt ein Beispiel, das auch vor mehreren Monaten bei Ihnen im Journal N3 gewesen war, als nämlich Werner Reit von Ihrer Kollegin über die radikale Geschichte informiert, interviewt wurde und er damals auf das Entsetzen eigentlich gestoßen war, dass Leute ungehindert manchmal auch das sagen können, was an Skandalösen in ihrem Kopf ist. Das mag nicht bedacht sein. Und das ist natürlich auch dann spannend, sich mit dem, wie es wirklich in den Köpfen der Leute in dieser Stadt aussieht, kennenzulernen. Es gibt ja auch alternative Vorurteile, die nicht auf einer Kenntnis der Leute, mit denen man in der gleichen Stadt lebt, beruht. Und wenn man die genauer kennenlernt und wenn sie uns genauso kennenlernen, glaube ich, dass man da sehr viel Berührungsangst einerseits abbauen kann und dass man andererseits auch, dass man von uns oder wir von den Leuten lernen können. Wir müssen das, glaube ich, hier abbrechen. Ich unterdrücke die Frage nach dem Geld und setze voraus, dass Sie erstmal welches haben. Und ich glaube, man kann Ihnen nur wünschen, dass Sie es auch weiter bekommen. Denn wenn eine Art von Konkurrenz für einen Sender wie unseren vertretbar und vielleicht auch sogar erwünschbar ist, dann ist es sicherlich, meine persönliche Meinung jedenfalls, so ein Radio wie das, was Sie davor haben. Es wird also Ende Februar losgehen. 100,6 MHz.